Deutschlandfunk Kultur heute. Als Beethoven die Uraufführung der 7. Sinfonie 1813 in Wien dirigierte, da steigerte er sich zusammen mit dem Publikum in einen richtigen Rausch und kam zum Schluss, das sei jetzt das Nonplusultra der Musik gewesen. Es war übrigens ein Konzert für Invaliden der Befreiungskriege. Das Nonplusultra der Musik aber, da ist sich Richard Wagner mit sich selbst einig, ist natürlich der Ring des Nibelungen. Das Rheingold ist der Auftakt des Rings, 1869 uraufgeführt in München. Und da sind sie alle schon vorbereitet, die großen Konflikte von Gold und Macht und Liebe, ein großer Stoff, eigentlich viele Stoffe, die unzählige Male ausgedeutet worden sind, vielfach mit Bezug auf die jeweilige Gegenwart. Meist natürlich von Regisseuren, die ungefähr so alt waren wie der durchschnittliche Wagner-Freund. Nun verhandelt den Stoff die junge polnische Regisseurin Ewelina Marciniak. Geboren 1984. Die kommt vom Schauspiel, ist im letzten Jahr ausgezeichnet worden mit dem Faustpreis. Im nächsten Jahr inszeniert sie die Iphigenie bei den Salzburger Festspielen. Und sie hat den Mut, mit dem Rheingold ihr Operndebüt zu geben. Jörn Florian Fuchs hat das gesehen am Theater in Bern. Ich habe ihn gefragt, ob er denn Neues gesehen hat. Ich habe sehr viel Neues gesehen und Überraschendes und sowohl Humorvolles wie auch Verstörendes. Das ist ein Rheingold, das verschiedene Zeitebenen und auch Bildebenen miteinander auf eine ziemlich virtuose Weise verbindet und das mal sehr konkret an der Geschichte dran ist, an der Handlung und mal sich aber auch assoziativ davon löst. Also ein sinnlicher, sinnenreicher Abend, den ich erlebt habe. Ja, das Rheingold, wie überhaupt der Ring, ist von vielen schon genutzt worden als Absprungpunkt für interessante Deutungen, für das, was sie selber schon mal immer mitteilen wollten. Was will denn Ewelina Marciniak mitteilen? Also sie geht nicht in die, das würde ich inzwischen sagen, Falle, das jetzt alles nur auf die Gegenwart zu beziehen und eine ganz platte Familienaufstellung etwa zu machen oder halt sehr viel derbe Kapitalismuskritik. Das sind alles so Dinge, die in den letzten Jahren stattfanden, auch auf den Bühnen in unseren Breiten. Wir sehen hier ganz am Anfang zunächst den Kriegsheimkehrer Alberich, also diese böse Figur, ist traumatisiert, kommt aus einem Krieg und hat dort einiges wohl hinter sich und erlebt und auch Böses getan. Er steigt den Frauen hinterher, in diesem Fall natürlich den Rheintöchtern. Er vergewaltigt sie offenbar auch. Man sieht so einen Schnittszene und auf einmal liegt eine blonde Frau mit nach oben gezogenem Rock auf dem Boden. Dann kommt diese berühmte Geschichte, dass er eben der Liebe entsagt und sagt, ich will nur noch Macht. Es gibt diesen Ring und es kommt das Rheingold in Goldform, aber es wird sofort gebrochen, indem nämlich die Bühnenarbeiter dieses Rheingold wegschaufeln, wie auch übrigens dieses weibliche Opfer und auf großen Karren, da steht drauf Dekor. Also es wird sofort gebrochen. Auch später haben wir immer wieder das Thema, dass wir gerade hier Theater spielen, zum Beispiel bei Wotan und Fricka, die beiden werden von einer Frau in einer roten Perücke, die so ein bisschen eine Spielführerin ist, erweckt zum Leben und singen dann gleichsam wie so Aufziehfiguren ein bisschen. Und diese Ebene des manchmal auch nicht ganz klaren, wo man ist, zieht sich durch diesen Abend. Trotzdem wirkt das alles gar nicht beliebig und es ist auch sehr sinnlich, weil Marciniak auf der einen Seite mit nebligen, düsteren Räumen arbeitet, dann aber mit sehr viel Lichteffekten, mit regelrechten Kristallen, die sich überall spiegeln, mit sehr, sehr viel Farben. Also das ist auch eine ganz eigene Handschrift, die mir große Lust macht zu erleben, wie es bei diesem Ring weitergeht. Ja, das ist ja genau die Frage. Das Rheingold ist ja der Vorabend. In Bern geht es jetzt im Jahresabstand jeweils weiter mit den anderen Teilen. Mhm. Das heißt, das ist eine gute Empfehlung. Das ist eine sehr gute Empfehlung. Der Abend ist wirklich in jedem Moment auch spannend. Das ist ja nicht immer so. Das Stück geht ja doch 2,5 Stunden oder manchmal länger. Gestern Abend waren es genau 2,5 Stunden ohne Pause und das kann sich ziehen. Das tut es überhaupt nicht. Es gibt auch großartige Schauwerte, auch durch viel Tanz, das hier nicht dekorativ, sondern wirklich sinnstiftend immer wieder eingesetzt wird. Also ich fand das szenisch ziemlich spektakulär. Und musikalisch haben wir den Einstand des neuen Generalmusikdirektors Nicolas Carter. Hier ein kleiner Höreindruck, da geht es in die Nibelungen-Unterwelt. Thank you. Ja, das ist, der Abend hat wirklich Zug, hat große Kraft, hat Drive. Die Hörner waren am Anfang wirklich nicht gut. Da gab es einige Intonationsprobleme, das hat sich aber gebessert. Und sängerisch ist es auch eine tolle Leistung von dem Ensemble. Vor allen Dingen, ja, die Kontrahenten, um die mal rauszupicken, Josef Wagner als Wotan und Robin Adams als Alberich. Auch die Damen in diesem Stück waren ziemlich gut besetzt durch die Bank. Wagners Rheingold mit dem Berner Symphonieorchester unter Nicolas Carter und inszeniert von Evelina Marciniak am Theater in Bern.